Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz aus Bonn. Heute mit Informationen aus dem Daimler-Benz-Konzern. Die Kantine des Werkes Sindelfingen bietet heute Donaunockenwellen, dazu ein Sorbet aus Zündkerzen im Bleimantel. In der Kantine des Werks Untertürkheim werden die Arbeitnehmer mit angelassenen Stößelschrauben und einem Soufflé aus Pleuelstangensellerie verwöhnt. In Böblingen in der Kantine offeriert man Ölknödel im Luftfilter und dazu einen eingespritzten. Im Juan Carlos Werk Las Palmas heute geschmelzte Maultaschen. Auf der Vulcano-Werft in Honolulu bereitet die Kantine saure Kutteln mit Kässpätzle zu. In den kleinen blauen und roten Werken auf Mauritius gibt es heute Geisburger Marsch. Ja, ich weiß auch nicht, was die sich dabei denken. Ich als Gewerkschaftler, ich fordere Kokillen. Ich wollte auch Kokillen haben heute. Man hat mir gestern erzählt, morgen gibt es Kokillen. Und im Ausland? Ich beschwere mich seit 3 Wochen. Ich sage Ihnen, Standort Deutschland. Das ist gefährdet. Ich werde kündigen. Standort Deutschland. Ich gehe nach Honolulu. Ich auch. In Honolulu gibt es saure Kutteln. Ich habe hier schon wochenlang keine sauren Kutteln aber mehr bekommen. Aber gibt es da nicht auch Insekten, exotische Krankheiten? Oh, verdammt. Andererseits, wenn man bedenkt, was wir hier in den letzten Monaten für einen Fraß zu uns genommen haben. Ja, aber diese Insekten mit den Beinchen, das ist ja schon schlimm. Ja, aber denken Sie gerade heute, die Ölknödel. Es war doch grauenhaft. Ja, ich stoße ja auch noch zu kleinen... Ich kann sie mir hier immer noch aus der Nase ziehen. Schauen Sie mal. Ich habe einen Ölfilm auf den Zähnen, das ist ganz ekelhaft. Oh. Mir schmeckt es auch überhaupt nicht. Ich habe ihn schon gesehen. Können wir nicht irgendwas unternehmen? Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls irgendwo anders essen. Herrschaft, die Hetz ist mal ein Hungertag. Herr Angermeier! Herr Angermeier. Ach, das euch jetzt ist ja, hallo. Herr Angermeier, was essen Sie denn? Ja, ich warte jetzt da schon eine Stunde, aber da kommt einfach keine Bedienung daher. Ja, Ölknödel. Sehen Sie, das, was Sie da auf dem Hemd haben, das sind schon die Ölknödel. Ah, Ölknödel? Was anderes gibt es hier heute nicht. Morgen ist noch einen eingespritzt. Ach, Ölknödel mag ich überhaupt nicht. Ich mag gern so eine große Stadtwurst. Ja, Wurst, das klingt gut, Herr Angermeier. Ganz hervorragend. Ich habe schon total einen Zug auf Stadtwurst, weil gestern bin ich nackert in Duschen eingestiegen, gell? Ja. Und da ist mir die große Stadtwurst rausgekommen und ist mir durch den Ausguss einfach rausgeklupft. Die Wurst. Welche Wurst? Ja, die große Stadtwurst. Ja, das ist so ein runder Ring, gell? Und da macht man gern einen Wurstsalat draus. Entweder Schweizer mit Käse oder normalen mit Essig, Öl und Zwiebeln. Herr Angermeier. Aber haben Sie denn nichts dabei? Das Wasser läuft uns. Jetzt seid ihr mal Start. Was mir dann passiert ist, gell, dann ist mir voll ins Rückgrat reingefahren. Es ist mir da, wie ich mich nach der. Ich wollte die Wurst noch schnappen. Die Wurst ist Ihnen reingefahren. Aber das war so. Ich höre immer nur Wurst. Mit der ganzen Seife und so, da war die Wurst so rutschig, dann ist mir die. Nee, Seife, sowas gibt es hier in der Kantine auch. Ja, ist mir die in den Abguss reingerutscht. Da habe ich kein Interesse dran. Das war grauenhaft. Und dann ist mir voll so Ischias-mäßig an den dritten Lendenwirbel hat es mir hitzungen und hat es knack gemacht. Und dann, Ländchen wäre auch gut. Da hat mir meine Freundin gestern ganz. Vergammelte Bauteile, das geht so nicht weiter. Ja. Ganzen Abend hat meine Freundin mit dem Rollstuhl in der Wohnung umeinander geschoben. Das war grauenhaft. Mhm. Und jetzt hätte ich gerne Wurst auf den Schritt. Ja, Wurst, da haben wir doch wieder die Stichworte. Ja. Ja. Also ich inzwischen war ich schon so weit nach einer Stunde warten, dass ich jede Form der Wurst praktisch akzeptieren würde. Können Sie uns nicht vielleicht irgendwie Wurst verschaffen? Haben Sie vielleicht welche dabei? Ja, normalerweise habe ich immer Wurst in der Hosentasche, aber das ist jetzt gerade problematisch, weil vorher habe ich dann die doch verschlungen in der Trambahn hierher, dann. Und mir stoßt auch noch auf von dem Polyurethan da von der Packung. Das habe ich aus Versehen mitgegessen. Ja, da haben wir ja ein Problem. Ja, vielleicht, wenn da keine Bedienung kommt, dann sollten wir vielleicht in eine andere Kantine gehen. Ja, dann gehen wir einfach, ne? Gehen wir hier in diesen Tunnel. Warten Sie. Tunnel? Also ich normalerweise mag ich nicht in den Tunnel, da habe ich Ängste. Immerhin ist Neonbeleuchtung drin. Ja, schauen Sie. Weil das ist ja furchtbar, da ist ja dunkel. Da vorne sieht man schon den Grill. Da halt mal rein. Sehen Sie schon den Grill? Kulturgüter Europas, Folge 35. Over and over, I keep going over. Einen schönen guten Abend, liebe Hörer. Wie immer bei Kulturgüter Europas, heute das Thema Tunnel. Nachdem wir in den letzten beiden Sendungen den Kanaltunnel und den Raster-Elektronentunnel erwähnt hatten. Heute nun das am weitesten verbreitete Tunnelsystem Europas. Wir haben hier im Studio den Herrn Fump, den Entwickler dieses Systems. Guten Abend, Herr Fump. Guten Abend. Herr Fump, vielleicht zunächst zu Ihrem Namen ein paar Fragen. Es ist ja etwas ungewöhnlich. Können Sie vielleicht mal buchstabieren und dann die Aussprache erläutern? Also das ist erstens, geht's los mit dem F. Es geht los mit dem F. Aha. Und dann ist ein P noch drin. Und hinten noch ein P. Ja. Und in der Mitte ein U. Und dann OU. Und dann einfach liest man das von links nach rechts und dann heißt es Fump. Fump. Ganz einfach. Und vorne darf auch noch ein bisschen H mit drin sein. Und auch hinten für den Liebhaber noch ein P mehr. Gut, Herr Fump. Fump, bitte. Fump. Fump. Ah. Sie müssen die Unterlippe etwas rauschen lassen. Ist es eher ein starkes F am Anfang oder vielleicht so ein gedecktes? Es ist ein hartes P und es darf auch leicht ploppen. Verstehen Sie diese Flop-Laut? Flop. Ja. Sie setzen da die Lippe ein, sehe ich gerade. Ja, das sind Mikrofone undankbar, die ploppen dann so. Aber man muss wirklich das P etwas schmettern. Also auch Pump. Ganz einfach. Pump. Ja, wir kriegen das im Laufe des Jahres noch hin, glaube ich. Pump, wenn Sie vielleicht zunächst mal zu Ihrem Tunnelsystem was sagen würden. Ja, also das ist ganz einfach, das Tunnelsystem. Pump. Da tut man so kleine Zäpfchen einsetzen und dann schiebt man etwas Luft hinterher. Ja. Und wenn die Röhre lang genug ist, dann kommt das woanders hin. Das ist eigentlich ganz einfach. Mit einem lauten Pump. Und dann wird praktisch dieses Zäpfchen durch den Darm, durch diesen Kanal geschoben. Und dann kommt es also zum Adressaten hin, wenn man das Rohr richtig verlegt hat. Ja, Adressat ist schon ein wichtiges Stichwort, aber ehe wir vielleicht zu der geografischen Verbreitung des Systems kommen, wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Herr Fump? Fump, bitte. Fump. Fump. Fump. Ja, das geht also in frühkindliche Erfahrungen geht das zurück. Ah, ja. Und das war so, im Klassenzimmer wurde ja gefeuert. Das war praktisch eine kleine Artillerieschule und wir haben damals schon immer so diese Tintenkiller-Minen ausgehöhlt, einfach entkernt quasi, und dann mit viel Speichel Löschblätter aufgeweicht und so kleinen Projektilen geformt, reingestopft und anderen auf die nackte Rückseite gedonnert, mit viel Druckluft. Funkmäßig einfach. Ah ja, das hat Sie inspiriert. Da haben Sie dann... Hat mich sehr inspiriert, hat mich auch später Impulse noch für später lange, lange beeindruckt. Ich muss sagen, es erregt mich auch sexuell etwas. Ah, können wir da vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, Herr Fump? Nein, das können wir nicht machen. Ja, also meine Frau ist da, glaube ich, daneben. Dagegen, meine ich. Sie sind Frau Fump. Ich bin Frau... Ja? Mein Mann sagte es bereits, also mein Mädchenname war ein anderer. Mhm. Ja, wie werden Sie denn, Frau Fump, so richtig? Gerda Fump, ganz Gerda einfach. Fump, wie werden Sie denn damit fertig? Geborene Barockuhr mit goldenem Pendel. Ungewöhnlich, Frau Fump. Womit fertig? Mit den Präferenzen Ihres Mannes. Also wir können das jetzt mal nicht ausbreiten. Weiter doch also über meine sexuelle Erregung bitte kein Wort mehr. Ich habe einen Vertrag geschlossen mit einem anderen Medium, wo es richtig Geld für sowas gibt. Also ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht weiter darüber debattieren. Gut, Herr Fump. Ich gehe telefonieren. Ja genau, schick die Frau mal raus und gib dir dann einen Kaffee. Jetzt weiter, also... Die geografische Verbreitung, also diese Röhren haben mich dann etwas... Fump. Ja, und es ist doch auch... Ja. Geeignet, die Rohrpost, um Dinge zu unterminieren, also zu unterhöhlen, zu untergraben. Das ist ja nicht möglich. Man kann praktisch diese Röhren überall problemlos verlegen und es gibt jetzt auch diese neuen unterirdischen Preiselbeerenbohrer, die sich überall durchgehen und die kommen auch überall raus und mit viel Druckluft gelingt es dann auch, alles zu subversiv quasi durch diese Druckluftröhren. Ja, aber Sie haben doch über die Zwölfkantprojektile eine Rändelverkantung in den Röhren. Wie werden Sie denn damit fertig? Beziehungsweise die Krümmungsradien sind ja durch den Metallcharakter der Projektile begrenzt. Ah, das ist alles gar nicht so schwer. Das es funktioniert alles auch nach dem Motto eines Luftdruckgewehrs. Also es ist gar nicht... Ach, das kann man sich dann so vorstellen. Ja, ich hatte ja früher, da haben wir früher in unser Luftdruckgewehr immer kleine Kirschkerne reingedrückt und uns gegenseitig auf die Oberschenkel geknallt. Ach, Sie waren das. Das war auch sehr, sehr schön und auch aufregend direkt. Gut, liebe Hörer, Thema Tunnel hier bei Kulturgüter Europas. Ich denke, wir haben wieder einiges dazugelernt. Wir danken dem Herrn Fump. Fump. Bitte Fump. Fump. Ja, wir können vielleicht noch ein bisschen... Vorne ein hartes... P und hinten 3P auch wieder. Fump. Fump. Dankeschön, Herr Fump. Ja. Ja. Wir danken auch Ihrer Frau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fump! We'll be right back. Herrschaft, jetzt, da muss ich da stundenlang in der blöden Röhre da rumlaufen. Jetzt hören Sie aber mal zu. Stundenlang, das ist überhaupt nicht wahr. Da hinten ist die Tür, ich kann sie noch sehen. Das sind keine 30 Meter gewesen. Das waren 22 Meter. Er hat gezählt, er macht Meterschritte. Das waren Millikilometer, sind wir da schon umeinander gelaufen. Im Übrigen erheben wir dieses Jahr Lohnerhöhungsforderungen von 5%, aber das interessiert Sie wahrscheinlich nicht. Na, da haben Sie recht, das interessiert mich überhaupt nicht. Jetzt machen wir vielleicht als erstes den Grill an. Ich schau mal, ob ich Streichhölzer finde. Haben Sie überhaupt Würste, Herr Angermeier? Ja, Würste habe ich immer dabei. Jetzt brauchen wir erstmal eine Flasche Spiritus, sonst geht es überhaupt nicht an. Da, ist das gell? Nicht so gefährlich in diesem engen Tunnel hier? Ah, da ist der Flaschel. Ich tue mal ein bisschen Spiritus darüber. Vorsicht. Jetzt nochmal. Boom! Oh, jetzt ist an. Jetzt super. Wunderbar. Herrschaft. Wunderbar. Jetzt wird es mir fast schon wieder zu heiß. Ja, haben wir mit zu den heiß. Würstchen, ja, ich gebe euch jetzt mal, jetzt kriegt jeder ein Packerl, das ist sauber in Popoli. Das sind aber viele. Das habe ich beim Albert gekauft, gell, Albert. Ah ja. Und der Albert. Das ist jede Packung handlich in Polyurethan verschweißt, war sehr billig, hat jede Packung 50 Euro gekostet. Deswegen, das könnt ihr einfach so ins Feuer reinschmeißen. Mit Packung? Gell? Mit Packung. Das habe ich ja noch nie gemacht. Das ist ja was ganz Neues. Aber das macht überhaupt nichts aus. Gell? Und die werden wunderbar werden. Das habe ich schon daheim probiert. Ich habe doch über den letzten Tarifvertrag was gelesen. Was denaturiert doch. Das geht ohne Tarifvertrag. Rein ist damit, sehr gut. Rein jetzt, mit der. Jetzt also mein, her. Vielen Dank, Herr Angermeier. Jetzt ja, danke schön. Ich lege Sie auf das Feuer. Ach, noch eins, das ist aber lieb. Jetzt schon. Jetzt brutzelt es schon ein bisschen. Ja, wunderschön, jetzt, wunderschön. Jetzt hört das riecht aber nicht gut. Ja, mir läuft schon das Mundwasser in Maizam, so einen Hunger habe ich. Mir läuft der Schweiß runter, weil es so heiß geworden ist. Ja, ihr Gewerkschaftler, ihr schwitzt ja immer das leicht. Das Feuer ist auch so groß, Herr Angermeier, gucken Sie sich das ich mal an. Ich verbitte mir jede Bemerkung gegen die Gewerkschaft. Ah, das ist mir wurscht. Diese Holzbohlen haben Feuer gefangen, sehen Sie mal. Ach so, ja. Das ist ja schauderhaft. Und sehen Sie das Feuer? Ja, es stinkt jetzt ein bisschen, aber da dürfen Sie sich nicht dran das stören. Das breitet sich immer mehr aus, Herr Angermeier. Ich würde sagen, wir treten einfach ein paar Schritte zurück. Ja, es ist auch ein bisschen heiß hier vorne. Man muss flexibel bleiben in den Verhandlungen. Auch mal Boden Vorsicht, nachgeben. Ich glaube, ich habe nicht den Eindruck, dass hier noch was zu retten ist. Vielleicht sollten wir unsere Position aufgeben. Da vorne na, raus. Na, ja, doch, gut, ich würde sagen, vielleicht wenn wir hier zu dieser Tür... Ich habe uns hier ein Hintertürchen offen. Na, Herrschaft, Seiten. Jetzt bleibt doch da, die Würste sind gleich durch. Hilfe! Ich höre da irgendwie schreien im Hintergrund. Ja, ich glaube, es brennt. Wo sind wir hier überhaupt? Was? Ja, wir sind in einer... Lärm hier rings. Wir sind in einer Grillstation. Ich glaube, es ist ein Flughafen, Herr Angermeier, keine Grillstation. Ach komm, okay. Hinter uns ist eine Panik ausgebrochen. Sehen Sie mal diese Rauchwolke. Dichte Rauchwolke. Das sieht fast gut aus. Vielleicht, wenn wir das fotografieren wir. Da entlang. Machen Sie doch mal die Fotografie, Herr Angermeier. Jetzt war, laufen das, Sie! Das waren ein bisschen billig gewürscht, aber das macht ja nichts. Man muss bloß, man muss durchhalten können. Aha. Ja. Kommen Sie schon. So, jetzt raus. Das wird mir aber doch sehr heiß. Na gut, ja. Wir sind auf dem freien Feld. Sehen Sie mal da hinten. Vielleicht, wenn wir diesen Flieger dann nehmen. Ja, den nehmen wir. Gleich hin, bevor uns jemand bemerkt. Hä? Ich habe auch gar keinen Hunger mehr. Ja, das war... Ja, vielleicht fliegen wir ja an Bord, was gereicht. So schlecht sind meine die Höhe, ist das laut hier gewesen. Vielleicht gibt es ja im Jumbo-Jet dicke Wurst. Können wir mal ausprobieren. Oder nochmal Ölknödel. Also ich denke jetzt, ich könnte mich doch dran gewöhnen. Jetzt lassen wir den Flughafen weiterbrennen und fliegen wir irgendwo hin. Ja das brennt aber auch ganz schön. Ja, es ist mal richtig heiß geworden. Es laufen auch die Leute alle da raus. Das ist das Schlaufen den Leuten, glaube ich. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich befinde mich hier in der Fußgängerzone von Bochum und... Du lügst, Mono! Sie hörten die 324.759. Folge von Monolog auf dem Eis. Liebe Zuhörer, ich befinde mich hier in der Fußgängerzone von Bochum und neben mir steht Herbert Grönemeyer. Hallo. Herr Grönemeyer, Sie sind gestern Hallo. 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch noch. 40, ja. Gestern Geburtstagstorte. Heute Flugzeuge im Bauch, U-Boot, verfettetes Gefühl. Ja, sehr interessant, Herr Grönemeyer. Ja, ich danke Ihnen. Nehmen Sie doch mal die für Brille die Glückwünsche. Ab. Ja, die Brille? Nehmen Sie doch mal die Kontaktlinsen raus. Ah ja, natürlich, klar. Fup. Fup. Ja, bitteschön. Was fällt Ihnen ein? Gib den Kindern das Kommando. Liebe Fluggäste, ich heiße Sie im Namen unseres kleinen Kapitäns herzlich willkommen an Bord der Landshut. Ein Witz. Herzlich willkommen zu unserem Rekordflug von Stuttgart nach Brüssel. Sie glauben wahrscheinlich, Sie hätten unverschämtes Glück gehabt, weil direkt hinter Ihnen bei Wurstarbeiten auf einer Zwischenebene der Stuttgarter Flughafen fast völlig abgebrannt ist. Aber freuen Sie sich mal nicht zu früh. Naja. Herrschaft, warum kommt denn da jetzt überhaupt keine Bedienung? Normalerweise kommen doch dann immer so leicht bekleidete Frauen durch. Sie sind noch nicht mal gestartet, Herr Angermeier. Standort Deutschland, ich sage Standort Deutschland. Ich glaube, wir müssen einfach zu faul geworden, wir Deutschen. Wir müssen mehr leisten wollen und es muss auch Männern würsten. Die Bereitschaft zur Leistung, aber es muss auch die Leistung belohnt werden. Das kann man sicherlich mit anhören, weil wir hier ein anständiges Gehalt geben. Ich hätte gerne einen Weißwurst. Der Motor klingt aber nicht gut. Der Motor klingt überhaupt nicht gut. Hätten wir vielleicht mit Wurstwasser ein bisschen nachölen sollen. Ein Kartenspiel dabei, Herr Angermeier. Ja, ich habe ein Binokelblatt hätte dabei. Haben Sie kein Skatblatt? Na, bloß Binokel. Das ist doch nichts. Das Skat ist mir jetzt langweilig mit den Hosen runter und das zeigst du. Bock, Reh. Ramsch. Mauer. Ich würde jetzt gerne einen Ramsch spielen. Das geht doch auf den Flohmarkt. Was machen? Wir kappen mal das jetzt. Bedienung! Hallo! Da kommt überhaupt niemand. Ich hätte jetzt gerne so diese so Puppenwürstel, da wär's mir dann auch. So kleine. Lassen Sie mal die Karten sehen, Herr Angermeier. Vielleicht können wir da wenigstens irgendwas Interessantes machen. Ja, da bitteschön. Aha. Nee. 17, höchstens 17. Nee, also ich glaube, mir wird's jetzt blöd. Ja, mir wird's auch zu blöd. Ich glaube, ich steig aus. Na ja. Gehen's doch. Sie gehen ja sowieso auf. Können Sie vielleicht mal hier mit dem Hebel mir zur Hand gehen? Ja, natürlich. Dann ja, wünsche ich Ihnen noch einen guten Flug, ne? Wiedersehen, ja, tschüss. So, jetzt ist er weg, Herrschaft. Aber das macht aber nichts, der ist mir eh sowieso total auf die... Ja, es war ein ganz farbloser... Seier gegangen. Hat auf den Betriebsratsversammlungen nie den Mund aufgekriegt. Ja, aber bei den Aktionärsversammlungen dann immer das Maul aufsperren, gell? Aktionär? Vielleicht sollten wir mal ins Cockpit gehen und uns erkundigen, warum denn hier kein Essen serviert wird. Ja, da gehen's voraus, sie kommt dann schon. Ich hab schon wieder richtig Hunger auf Ölknödel. Und ihr auf rote Bratwurst. So, hier geht's wohl lang. Da steht es zum Cockpit. Hallo, da ist ja die Stewardess. Hören Sie mal, was machen Sie denn hier? Ich stricke mir einen Fallschirm. Das sollten Sie auch tun. Ein Fallschirm? Herrschaft, ich strecke den Fallschirm. Das ist so unglaublich. Ich habe gedacht, das Ding, da hat Flügel, in dem wir drin sind. Standort Deutschland, ich sage es. Ja, das ist... Selbst die Flugzeuge sind zu faul zum Fliegen geworden. Kommen Sie, Herr Angermeier, wir dringen weiter zum Cockpit vor. Gehen wir mal rein und... Hier, die Tür. Herrschaft! Was wollen Sie denn hier? Das... Um Gottes Willen. Gehen Sie sofort wieder in den Passagierraum zurück. Das hätte es unter Willi... Sie haben hier überhaupt nichts verloren. Nein, das ist ja ein ganz kleiner Bur, der ist ja höchstens 5 Jahre alt. Um Gottes Willen, der fliegt das Flugzeug da. Der sitzt auf dem Pilotensitz. Gehen Sie mal da weg, ich muss an den Hebel ziehen. Wir fangen die Knie an zu schlottern. Sehen Sie's? Ja, das war der falsche Hebel. Ja, Bub, kannst du denn das Flugzeug ganz alleine fliegen? Ah, konzentrier dich bitte. Burschi? Meine Herren, würden Sie bitte sofort das Cockpit verlassen? Wir sind hier auf einem Rekordflug. Mami, kannst du mal den Regler da verstellen? Was denn für ein Regler? Den links. Nee, warte, den... Ja, danke. Jetzt pusht er da umeinander, um Gottes Willen. Nach links, glaube ich. Jetzt kann ich an dem Regler überhaupt nichts mehr stellen. Sehen Sie. Guckst du mal auf der Karte? Ah, guck bitte selber auf die Karte. Du siehst doch, dass ich hier alle Hände voll zu tun habe. Ach, Menschen! Der Papa von meiner Freundin Jessica hat auch auf der Karte immer nachgeschaut. Also jetzt guck schon. Pass doch bitte auf. Mit nur nach links oder nach rechts. Ach, vielleicht will ich da mal ziehen. Nicht so scharfe Kurven. Hoppla. Herrschaft. Was ist denn das für eine Stecker? Jetzt guck endlich. Ich glaube, das ist ein Alarmsignal. Hörst du es auch? Das ist doch ein Alarmsignal. Ich glaube nicht. Schluss. Ich hau einfach drauf. Jetzt ist es verstummt. Was muss ich jetzt machen? Es geht... Ah, wir stürzen doch ab. Herr Angermeier, sehen Sie, was hier vorgeht? Vielleicht doch den Fallschirm der Stewardess. Vielleicht einmal. Frau Stewardess, oh, sie ist schon raus. Sie ist schon raus. Oh, was passiert? Gottes Willen! Pass doch ein bisschen auf! Herr Angermeier, Ich bin wurscht. Ich bin in der Gefahr. Sie müssen nach unten. Gut, dass nach diesem Krach wenigstens ein bisschen Entspannungsmusik ertönt. Es war ja nicht mehr auszuhalten. Ich finde das überhaupt nicht entspannt. Für mich ist da. Für mich geht die Entspannung los, wenn der Karl Moik auf die Bühne tritt. Naja, Herr Angermeier, sehen wir es doch mal so. Gleich geht es mit dem abgestürzten Ernst Flugzeug Bosch, weiter. Aber wir das haben ist jetzt doch keine Entspannung. Das eine Verschnaufpause, eine Atempause. Ja, das mit dem Entspannen kenne ich schon. Da muss man anschließend immer gleich Vokabeln lernen. Und liebes so. Zuhörer, zur Entspannung das neigen eine Stimme. Wir jetzt den Nacken. Auch. Ah, Gymnastik. Und beugen das Haupt in die Kniekehlen. Aha. So, dann führen wir den entspannten Daumenballen über die Hüfte, kreuzweise an so. Den Lendenwirbeln vorbei, das geht axial geht unter der Achsel durch. Das geht ein bisschen streng. Über die Brustwölbung abwärts dem Bauchnabel zu. Ist das so richtig? So, dann seitwärts nach oben. Wir heben jetzt den... Autsch! Oh, Herrschaft! Aua! Dabei... verrenkt man sich gerne. Ich würde ja das nicht überanstrengen. Mein, das ist doch an dem, am Bedarf des Arbeitnehmers vorbeigeplant. Ihr seid doch zwei Kasperköpfe. Ich habe jetzt überhaupt keine Lust mehr. Herr Angermeier, ihr seid zwei riesen Rindviecher. Das hätte noch stundenlang so weitergehen können, Herr Angermeier. Eine Wurst wäre gut, ja. Eine Wurst jetzt essen. Endlich seid vernünftig, gell? Ja gut, dann gehen wir doch. Die Sendung hört auch ohne uns zu. Vielleicht ein paar Nürnberger, die Wurst kriegen das schon hin. Die Wurst ist eben Grundes Alpha und Omega aller Glückseligkeit. Die Wurst ist die Essenz. Los, raus hier, das hat ja wohl überhaupt nicht geklappt. Kopfschmerzen. Stell dich aus den Trümmern. Stell dich nicht an, Kopfschmerzen. Wir sind mit einem Flugzeug abgestürzt. Du hast gesagt, ich kann fliegen. Los, hier hoch, dann kommen wir ins Freie. Du kannst fliegen. Ich habe große Hoffnungen in dich gesetzt. Enttäuscht worden, ein weiteres Mal. Ich mache diese Klappe auf. Und schon sind wir im Freien. Was ist das denn? Das weiß ich doch nicht. Wie sieht's denn hier aus? Ahnung. Das ist ja fürchterlich. In Brüssel sind wir jedenfalls noch nicht. Dreckhaufen. Also hat es nicht geklappt mit unserem Rekordflug. Was ist das für ein Geräusch? Ja, vielleicht fragen Sie mal den Herrn da. Hallo, Sie da? Was machen die denn mit diesen Patronen? Ja. Können wir Sie kurz stören? Ja. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, wo befinden wir uns denn hier? Ja, Sie befinden sich auf dem großen Fliegerflughafen. Flieger? Nein, Fliegerfriedhof. Verzeihen Sie. Friedhof? Ja. So schlimm. Wieso denn? Ja, und ich bin hier sozusagen der Bestatter. Der Bestatter? Ja, aber hören Sie, also Sie treffen uns hier lebendigen Leibes bei an. Ja, also hier ist keiner zufällig. Sie müssen tot sein. Hier gibt es ja gar keine Gräber. Ich erkläre das mal rasch. Wir haben versucht, einen Rekordflug aufzustellen. Mein Sohn A, als das jüngste Kind, das einen Geschwindigkeitsrekord auf der Flugstrecke Stuttgart-Brüssel aufstellt. Aber es hat leider nicht geklappt. Ja, kein Wunder. A hat versagt. Kein Wunder, dass er... Ich habe nicht versagt, du hast auf der... Au! Kein Wunder, dass er über den Jordan gegangen ist. Du hast auf der Karte nicht nachgeguckt. Ja. Es ist nicht meine Aufgabe, auf der Karte nachzugucken. Wie dem auch sei, was machen Sie denn hier? Was sind das für Geräusche? Also was sind das für jeder, der bei Flugunfällen ums Patronen. Leben gekommen ist, dessen Asche wird in diese kleinen Patronen eingefüllt und dann durch eine... Rohrpost. Abgeschickt, ja. Und das ist ein, Sie müssen sich das wie ein großes Kapillarsystem vorstellen. Wie groß? Entweder so faustgroß. Nein, die Rohrpost? Rohrpost ist ein großes, unterirdisches, subversives Rohrsystem, wo da werden diese kleinen Urnen durch die Gegend geschickt. Ach so. Ja, und das Ganze bis wird... Bis Brüssel oder noch weiter? Nein, unter Brüssel durch, unter dem Kanal durch, über weltweit. Den Atlantik, weltweit, unterirdisch. Und da fließen überall diese kleinen Urnen übereinander. Hör auf! Ich habe eine Idee. Los, sofort in diese Urne hinein. Nein! Hinein! Nein! Los! Nein! Das geht ganz leicht, das geht dann schon. So, haben wir ihn drin. Endlich ist er drin. Jetzt ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Jetzt, vielleicht können wir ihn hier abfeuern. Das wird ein super Rekord. Wo ist denn ein besonders langer Kapillarstrang? Hol mich hier wieder raus, Mami. Wir nehmen einfach diese Röhre hier. Mami! Ja. Und stopfen ihn dann da rein. Nein! Also ich feuere ihn jetzt ab. Sonst geht es nicht so schnell, wenn du so viel Luft ausgehst. Ich feuere ihn ab. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob das nicht einen schönen Rekord gibt. Und? Jawohl! Ja, jetzt ist er weg. Ja, dann wollen wir mal schauen. Wir werden bestimmt von ihm Nachricht erhalten, wenn er irgendwo ankommt. Und ich bin sicher, dann haben wir einen schönen Rekord. Er ist noch sehr jung. Sie können ja als seine Mutter ihm durchaus folgen. Ja, nein, selbstverständlich, auf keinen Fall. Doch, ich steige einfach in diese Kapsel und dann... Nein, aber hören Sie. Macht sie ein bisschen dünn. Nein, lassen Sie doch. Ich glaube, Sie haben ein bisschen zu dick gelebt. Drücken Sie doch nicht so. Doch, und jetzt, und die Kapsel so zu, und jetzt... Hilfe! Hilfe! Ja. Tja, liebe Hörer, das war eure Tagesordnung. Das Ende wie üblich betroffen machend. Heute hatten wir auch ein Motto. Ein Motto? Ausnahmsweise mal. Wir haben es uns zurechtgelegt. Es lautet: Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Tagesordnungen oder in ihrer fliegenden Tagesordnung oder auf eurer fliegenden Tagesordnung. Ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht so genau. Herr Angermeier? Ach, Herr Angermeier ist Würstchen essen gegangen. Vielleicht die tollkühnen Männer und Frauen in ihrer fliegenden Tagesordnung. Frauen und Männer vielleicht. Frauen und Männer. Frauen, ja. Lesben und Männer. Und Schwarze. Und türkische Frauen. Türkische Frauen, Lesben, Männer und Schwarze. Oder und oberbayerische nicht. Kellnerinnen, bitte. Und Karl Moik. Und die ganze Bagage. Jedenfalls werden wir nächste Woche sicher hören, wie es weitergeht mit A und seiner Mutter am Ende der Rohrpost des weit verzweigten Kapillarsystems rund um den Erdball. Bis dahin wünschen wir eine schöne Abschiedsmusik. Und gute Unterhaltung. Ach, noch was. Ja. Für die heutige Sendung. Zeichnen verantwortlich. Lauter vielleicht, das kann man nicht laut genug. Caroline Hertha. Ja. Michael Eppmeier. Kai Schreiber. Clemens Gieser. Und die sagen jetzt alle, wie immer, Tschüss! Voller Sterne. Voll stressig. Scheiße, die sind hinter mir her. Sehen, ob ich A noch einhole.